Mich werden sie nicht beißen, blutrünstiger Vampir. Nur über meine Leiche! Das genau, sterblicher Superheld, ist mein Plan. Hinfort mit Ihnen, Ausgeburt der Hölle. Ich, Captain Berlin, der einzig wahre Superheld Deutschlands, habe schon ganz andere Unholde bezwungen. Seine Gegenwehr ist zwecklos. Sieht er meine Augen? Sie brennen wie früher. Pater Braun hat mich vor Ihrem bösen Blick gewarnt. Mich werden Sie nicht in Ihren Bann ziehen! Niemand wird die Erfüllung der Geschichte aufhalten. Die internationale Solidarität der Untoten wird triumphieren. Ja, das wollen wir mal sehen. Es wird Zeit, meinen Ultra-Revolver einzusetzen. Seine lächerlichen Super-Gimmicks können einen Untoten nicht beeindrucken. Der Mesonenstrahl meines Ultra-Revolvers wird sie lähmen. Bin Fehlkucks unfähig. Wenige Sekunden nur hält die paralysierende Schockwirkung an. Genug Zeit jedoch, um Ihnen, Graf Dracula, einen Holzpflock in Ihr Herz zu stoßen. Wie kann er es wagen? Zwischen der dritten und vierten Rippe? Zurück in die Halle mit Ihnen! Herr der Finsternis! Das wird er mir wissen! Ich komme wieder! Captain Berlin, wer wirft Dracula? Von Jörg Buttgereit. Was bisher geschah? Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahre 1933 suchte der Widerstand lange Jahre nach einer Geheimwaffe gegen den grausamen Diktator Adolf Hitler. Unter strengster Geheimhaltung erschuf man im Berliner Untergrund in komplizierten Experimenten einen biologisch manipulierten Menschen. Einen deutschen Superhelden, der ein Attentat auf Hitler ausüben sollte. Die Forscher und Ärzte gaben ihrer Schöpfung den Namen Captain Berlin. Doch alle Versuche, den wahnsinnigen Führer zu töten, wurden von Hitlers Sturmstaffel vereitelt und die Geschichte nahm ihren Lauf. Captain Berlin tauchte unter. Man gab ihm eine bürgerliche Geheimidentität. Doch wacht der maskierte Rächer bis zum heutigen Tag über uns und ist stets bereit, dem geteilten Deutschland in den schwersten Stunden beizustehen. West-Berlin in einem unterirdischen Labor. Mein Führer, nur haarscharf hat die Kugel, mit der Sie Ihrem so wertvollen Leben damals am 30. April 1945 im Führerbunker ein jähes Ende setzen wollten, Ihr geniales Gehirn verfehlt. Welch ein großes Glück, dass ich, als Ihr teuergebender Leibarzt, auch hier rechtzeitig zur Stelle war, um Ihr Genie, Ihr Hirn aus Ihrer leblos in sich zusammengesackten Körperhülle zu erretten. Und jetzt, 28 Jahre später, ist es endlich soweit. Ich werde Ihr für unsere Nation so wertvolles Denkorgan ganz sachte aus dieser Nährlösung heben und in die dafür vorgesehene gläserne Kuppel setzen, die auf der von mir über viele Jahre hinweg eigenhändig konstruierten Denkmaschine thront. Es ist vollbracht. Einst war ich nur verantwortlich für Ihre stets angeschlagene Gesundheit, Ihre Verdauungsstörungen. Doch jetzt bin ich, Dr. Heinz von Blitzen, derjenige, der Ihnen ein neues Leben schenken, einem Gott gleich, Ihr Genie in diesem mächtigen Computer ins Hier und Heute, ins Jahr 1973 versetzen wird. Mein Führer, Sie sind am Leben. Von Blitzen? Was tun Sie? Das ist doch nicht die Volkschanze. Nicht der Führerbunker von Berlin. Im Verteidigungsbereich Berlin des Jahres 1973. Die alliierten Feinde haben uns in die Knie gezwungen. Unsere geliebte Hauptstadt besetzt, sie untereinander aufgeteilt. Was reden Sie davon, Blitzen? Ich allein war es doch, der ganz Europa erobert hat! Jawohl, mein Führer! Doch der Kampf ist noch nicht vorbei. Von einer lächerlichen Betonmauer sind wir umgeben. Draußen vor dieser meterhohen Mauer sitzt der Iwan, die Kalaschnikow im Anschlag. Und gleich hier nebenan, in von Ihnen errichteten Gebäuden, sitzt der Ami, der Tommy und der Franzose. Als Retter spielen sie sich auf, die Besatzer. Wir sitzen noch immer im Berliner Kessel. Gefangene. Im eigenen Land. Das sind wir. Aber Steiner sollte doch mit seiner Gruppe die Bolschewisten. Eva. Meine Eva ist sie. Sie saß noch neben mir, bevor ich... Hat sie die Kapsel geschluckt? Ich fürchte ja. Herr Himmler. Hat sie mit Giftkapseln versorgt, mein Führer. Sie hat nicht gelitten. Und Blondie, meine treue Schäferhündin, ist dann wohl auch. Ich hätte mir doch in den Mund schießen sollen. Das wäre am sichersten, haben Sie mir gesagt. Sagen Sie das nicht. Was ist das für ein Ding, in dem ich da stecke? Eine mächtige Maschine. Von mir in jahrzehntelanger Arbeit für Sie. Ganz speziell für Ihr konserviertes Gehirn konstruiert. Durch diesen sogenannten Computer können Sie sich mir und Ihrem Volk endlich mitteilen. Die Maschine kann all Ihre Gedanken ausformulieren. Ich eine Maschine? Eine Denkmaschine? Ich habe einen Eid auf Sie, den Führer, geleistet. Und mir ist wohl bewusst, dass dieser immobile Metallkörper für Sie auf Dauer unbefriedigend sein muss. Deshalb habe ich schon weitergedacht. Bin dem Geheimnis des ewigen Lebens ganz dicht auf der Spur. Jenseits des kommunistischen Schutzwalls bei Brandenburg liegt er nun schon seit 2 Jahrzehnten in einer finsteren Gruft begraben. Der Herr der Finsternis. Der Herrscher über Leben und Tod. Graf Dracula. Der Untote. Der Vampir aus dem Ostblock. Den Karpaten in Transsilvanien, dessen Blut ihnen das ewige Leben schenken und telekinetische Kräfte geben wird, denen sich niemand widersetzen kann. Mein Führer! Brandenburg, die Ostzone, Mitternacht. Und mich dürstet nach dem roten Lebenssaft einer Jungfrau. Viel zu lange habe ich geruht in diesem engen Sarkophag. Die Glieder sind mir taub, die Knochen brüchig. Doch wer hat mich so unsanft geweckt? Wer kann es wagen, meinen Frieden zu stören? Wer ist dieser jemand, der sich da feige im Schatten verbirgt? Trete er augenblicklich hervor. Sofort! Von Blitzen ist der Name. Dr. Heinz von Blitzen. Leibarzt des Führers Adolf Hitler. Namen. Nicht mehr als bedeutungslose Namen sind das für mich. Hunderte von Jahren mag ich geschlafen haben. Durch unser geheimes Tunnelsystem bin ich aus der geteilten Stadt Berlin gekommen. Bis hierher ins kommunistische Feindesgebiet nach Brandenburg, um Sie zu finden. Werter Graf Dracula, Herr der Finsternis, Herrscher über Leben und Tod. Spare er sich das Speichellecken. Was ihr sterbliche Brut derweil auf diesem Planeten getrieben, ich weiß es nicht. Es interessiert mich auch nicht. Das Proletariat wird am Ende doch obsiegen. Aber bis dahin, das Blut einer reinen Maid, das ist es, was mein Herz begehrt. Halten Sie ein, Graf Dracula, halten Sie ein. Sie sollen bekommen, wonach Ihnen dürstet. Ich war's, der Sie so unsanft wecken musste, Ihnen den Holzpflock aus den durchbohrten Herzen gezogen hat. Mit eigenen Augen habe ich gesehen, wie das Leben zurückgekrochen ist in Ihren skelettierten Leib. Aus Leichenstaub formten sich Organe. Feuerrote Augäpfel wuchsen aus den dunklen Höhlen Ihres Schädels. Beileibe kein schöner Anblick. Er hat ja keine Ahnung, welche unendliche Qualen, welche Pein eine solche Wiedergeburt bedeutet. In diesen Zeiten zumal. Doch ich hatte guten Grund, Sie zu erwecken, Herr Graf. Denn auch mein Gebieter sehnt sich nach neuem Leben, nach einem neuen Leib. Erhalten konnte ich nur sein Gehirn. Eingesperrt in einem Leib aus Metall wartet mein, unser Führer, auf eine ebensolche Wiedergeburt in einem Körper aus Fleisch und Blut. Und Sie, werter Herr Graf, der Sie das Geheimnis des ewigen Lebens kennen, werden die große Ehre haben, ihm, dem Führer Adolf Hitler, neues Leben zu schenken. Sie brauchen nur den von mir aus Leichenteilen deutscher Lanzer zusammengeflickten germanischen Zuchtbullen durch Ihren Biss mit dem Virus der Unsterblichkeit zu infizieren. Alles Weitere überlassen Sie meinen flinken Chirurgenhänden. Ich werde Hitlers Hirn so dann in das wiederbelebte Geschöpf transplantieren. Was für eine schöne Herbstnacht. Die rotbraunen Blätter tanzen wie schwerelos im milden Windzug. Es ist schon fast Mitternacht. Zeit, ins Bett zu gehen. Wo Vater nur bleibt. Und draußen, im Schutz der dunklen Nacht. Sie geht zu Bett, die Schöne. Wie sagte er, war ihr Name? Maria, Herr Graf. Maria. Ein wunderschöner Name, nicht wahr? Ob sie tatsächlich noch Jungfrau ist, werde ich nach dem ersten Tropfen ihres Blutes auf meiner Zunge spüren. Nur das reine Blut einer Unschuldigen vermag mir meine übermenschlichen Kräfte zu verleihen. Aber schön ist sie. Da hat er nicht übertrieben. Wie alt ist sie? Sagte er. Kaum 16 Jahre jung. Hat keinen Freund. Die Tochter eines Journalisten ist sie. Eines linken Schreiberlings vom Tagesblatt. Mit dem unscheinbaren Decknamen Fritz Neumann. Schon lange ist er ein Dorn im Auge unserer Idee. Mit seinem Sozi-Geschreibsel. Einen Denkzettel wird es ihm verpassen. Wenn er seine junge Tochter noch heute Nacht blutleer in ihrem Kinderbettchen auffinden wird. Ich denke doch, ich habe mehr vor mit der Kleinen. Sie nur ein einziges Mal zu benutzen, scheint mir eine Verschwendung. Trete er zur Seite von Blitzen. Um in Marias Fenster im oberen Stock zu gelangen, muss ich einen meiner kleinen Tricks anwenden, die euch Sterbliche immer so in ehrfürchtiges Staunen versetzen. Gewiss, gewiss. Er hat sich einfach verwandelt. In eine riesige Fledermaus. Jetzt sitzt sie auf dem Fenstersims, kriecht langsam in das Schlafgemach. Man könnte glatt Mitleid mit dem armen Mädel bekommen. Wer ist da? Vater? Bist du das? Nein, schönes Kind. Dein Vater bin ich nicht. Doch auch ich, Dracula, Fürst der Finsternis, werde mich fürsorglich um dich kümmern. Sieh mir in die Augen, Kleines. Ihre Augen, sie sind feuerrot. Nein, was machen Sie? Lassen Sie mich los. Was wollen Sie von mir? Wenn du das wüsstest, mein Schatz, dann würdest du noch viel lauter schreien. Komm her und lass mich deine vollen Lippen, deinen weißen Schwanenhals küssen. Siehst du, mein Kind, es hat überhaupt nicht wehgetan. Was haben Sie mit mir gemacht? Mehr, mehr. Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich bei meinen mentalen Entspannungsübungen zu stören. Jawohl, mein Führer. Äußerst gute Nachrichten. Das Weib Maria ist in unserer Gewalt. Der Vampir hat, wie soll ich sagen, Hand an sie gelegt. Geprüft, ob sie noch jungfräulich ist. Ersparen Sie mir die Details. Und noch etwas, mein Führer. Der Vater des Mädchens, dieser Fritz Neumann, der linke Journalistenhund. Es besteht Grund zur Annahme, dass es sich bei dem Kerl um einen ihrer Erzfeinde handelt. So. Einen meiner Erzfeinde? Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass sie zahlreich waren. Reden Sie, wer ist dieser Fritz Neumann? Neumann ist nur ein Deckname. Es handelt sich um einen Mann von damals, aus dem Widerstand. Captain Berlin. Captain Berlin? Er lebt! Alles deutet darauf hin, dass er nach dem Krieg untergetaucht ist, eine Geheimidentität angenommen hat. Gute Arbeit, von Blitzen. Sehr gute Arbeit. Ich werde dich ausmerzen, Captain Berlin. Töten! Für Fritz Neumann geht eine lange Nacht zu Ende. Maria schläft bestimmt schon längst. Die Gute, ich sehe sie viel zu selten. Arbeite einfach zu viel. Aber warum steht denn das Fenstersperrangel weit offen? Maria? Maria, wo bist du? Maria? Was ist das? Eine audiovisuelle Nachricht. Mit einem Hakenkreuzsiegel verplombt. Audiovisuelle Nachricht unseres Führers abspielen. Guten Abend, mein lieber Fritz Neumann. Oder sollte ich besser sagen, guten Abend, Captain Berlin. Sie werden sich noch an mich erinnern. Ihren Erzfeind aus dem Dritten Reich. Ich habe es geahnt. Adolf Hitler lebt. Und er kennt meine Geheimidentität. Lange Zeit musste ich im Verborgenen bleiben. Doch jetzt bin ich zurück. Mächtiger denn je. Wir haben Ihre Tochter, Maria. Süßes kleines Ding. Wagen Sie es also nicht, sich mir in den Weg zu stellen, sonst wird es Ihrer Maria schlecht ergehen. Sieg heil. Nachricht beendet. Sieg heil. Oh mein Gott. Maria. Mein Kind. Eine Regalwand fährt zur Seite. Dahinter eine geheime Treppe. Viele Jahre war ich nicht mehr hier unten. In meinem geheimen Bunker. Seit meiner Konfrontation mit Dracula habe ich dieses Kostüm hier nicht mehr getragen. Captain Berlin trägt Maske und Kostüm über, legt das Cape mit der Berliner Flagge um und lädt seine Waffe, den Ultra-Revolver. Sie paralysiert die Gegner für Sekunden, sodass sie ihre gerechten Strafen nicht mehr entgehen können. Nie hätte ich es gewagt, meine kleine Maria mit der Wahrheit zu konfrontieren. Sie hat ja keine Ahnung, dass ich einst Captain Berlin war. Der einzig wahre Superheld Deutschlands. Als Widerstandskämpfer im Untergrund war ich es, der unzählige Attentatsversuche auf die Bestie in Menschengestalt Adolf Hitler verübt hat. Doch jetzt, wo meine geliebte Maria selbst in Todesgefahr ist, in den Fängen des wiedergekehrten Diktators, habe ich keine andere Wahl mehr. Auch wenn dies bedeuten könnte, dass meine Maria, ja, dass der Rest der Welt die wahre Identität des Superhelden Captain Berlin erfährt. Und ich in einer von Krisen erschütterten Zukunft keine ruhige Minute mehr haben werde. Mit meinen Düsenschuhen sollte ich den Unterschlupf des wahnsinnigen Diktators schnell aufgespürt haben. Sein geheimes unterirdisches Tunnelsystem ist mir aus Kriegszeiten noch wohl bekannt. Von Blitzen! Langsam wird er mir lästig. Aber Herr Graf, sehen Sie doch! Mein biologisches Meisterwerk! Mit meinen eigenen Händen zusammengesetzt! Aus allerbesten deutschen Menschenmaterial! SSSA! Todesmutige Lanze! Kühl gebettet auf Eis, damit es nicht vergeht, wartet mein Geschöpf, von mir Germanicus getauft, nun auf ihr Geschenk. Es fehlt dem teutonischen Koloss nur der entscheidende Lebensfunke, den nur Sie, werter Graf Dracula, ihm einzuhauchen fähig sind. Ich bitte Sie also inständig, im Namen des Führers Adolf Hitler. Ja. Wie kann er nur so naiv und dreist sein zu glauben, ich würde Hand an ein so abscheuliches Wesen, einen Klumpen aus verwesenden Leichenteilen anlegen und sei er auch aus der Arbeiterklasse. Wie können Sie es wagen, sich dem Führerbefehl zu widersetzen? Das ist Hochverrat! Sie sind nur Gast in unserem Land! Ich werde Sie festnehmen, ausweisen lassen. Wie dramatisch. Ich werde ihn nun verlassen. Und, ob es ihn nun behagt oder nicht, werde meine neue Geliebte Maria, die hier neben mir ohne Besinnung liegt, mitnehmen in mein Verlies. Ist sie nicht schön, wie sie schläft? Einer Heiligen gleich, die ich bald zu einem prächtigen schwarzen Engel zu meiner Braut machen werde. Komm, meine Liebe. Nein, was? Ich will nur schlafen. Unterstehen Sie sich, Vampir! Das Weib bleibt hier! Nein, was tun Sie da mit mir? Ich habe Angst! Lebe ja wohl, kleiner verrückter Professor. Ich hoffe, wir werden uns so bald nicht wiedersehen. Das wird Sie bereuen! Kommunistenmonster! Der Führer wird solchen Ungehorsam nicht erdulden! Das wird er büßen, der elende Sozi-Blutsauger. Der Führer wird außer sich sein. Doch nun zu dir, mein teutonischer Zuchtbulle Germanicus. Wenn uns Dracula partout nicht helfen will, müssen wir uns meinem Plan B zuwenden. An die Anleitungen, die der geniale Wissenschaftler Viktor Frankenstein uns in seinen Aufzeichnungen aus dem 18. Jahrhundert hinterlassen hat. Elektrizität, wusste schon Dr. Frankenstein, ist auch der Schlüssel zum Leben. Komm her, mein Guter. Schnell sind die Elektroden befestigt. Ist reines Adrenalin in deinen gestockten Blutkreislauf injiziert. Gleich ist es vollbracht. Wenn ich die diesen schweren Hebel hier umlege, wird lebensspendender Starkstrom durch seinen Organismus zucken für Führer, Volk und Vaterland! Was es heißt, sich wie der Schöpfer zu fühlen. Aber. Moment. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich habe ein schwachsinniges Teutonenmonster erschaffen. Unwertes Leben. Ich habe unwertes Leben geschaffen. Der Führer wäre entsetzt. Unmöglich kann ich sein Gehirn in diesen Schwachsinnigen transplantieren. Er darf dich nie zu Gesicht bekommen. Er würde meine Kompetenz anzweifeln. Germanicus, du hast mich enttäuscht. Auch wenn ich es in Wahrheit bin, der versagt hat. Schon gut, mein Junge, schon gut. Ich weiß, was zu tun ist. Ich, dein Vater, Dr. Heinz von Blitzen, werde dich erlösen. Gott vergib mir. Mein Führer, vergib mir. Germanicus, vergib mir. Ruhe sanft, mein Knabe. Der Führer darf meine Tränen nicht bemerken. Was haben Sie da für einen ohrenbetäubenden Lärm veranstaltet, Blitzen? Wie soll ich da ungestört der Musik lauschen? Meine Nerven liegen blank. Verzeihung, mein Führer. Schlechte Nachrichten. Was ist passiert? Reden Sie schon. Der Vampir. Er hat es gewagt, sich Ihres Befehls zu widersetzen. Er weigerte sich, dem Wirtskörper, den ich mit meinen eigenen Händen aus Körperteilen Ihrer treuesten deutschen Soldaten zusammengesetzt habe, die notwendige Lebensenergie einzuflößen. Ich habe noch versucht... Sie reden wirr von Blitzen. Und dieses Weibsbild hat er auch mitgenommen. Der elende Blutsauger ist offenbar dem Spross von Captain Berlin verfallen. Das war so nicht geplant. Beruhigen Sie sich. Und nehmen Sie gefälligst Haltung an, wenn Sie mir gegenüberstehen. Bitte vielmehr um Verzeihung, mein Führer. Wie wollen Sie mir in diesem Zustand von Nutzen sein? Meldgehorsamster Hitler, Sie können sich wie immer voll und ganz auf mich verlassen. Schließlich wäre ich nicht Ihr leibeigener Arzt, wenn ich nicht schon immer weiter vorausschauen würde. Plan C tritt nunmehr in Kraft. Sehen Sie hier. Was halten Sie da verborgen von Blitzen hinter der Tür? Mein Führer. Ein mächtiger Roboter aus gehärtetem Kruppstahl. Ausgestattet mit Mesonenpartikelbeschleunigten, todbringenden Feuerwaffen und Granaten. Nun wird dieser Metallkörper eben der Wirt Ihres genialen Gehirns werden. Sehen Sie die gläserne Kuppel zwischen seinen mächtigen Schultern. Darin wird Ihr Geist fortan thronen. Der Roboterkörper wird jeden Ihrer Gedanken sofort umsetzen können. Ich, ein Roboter. Eins muss man Ihnen lassen, mein guter Blitzen. Sie haben immer wieder was Neues auf Lager. Er mag zwar nicht aus Fleisch und Blut sein. Sie werden nicht wirklich durch ihn fühlen können. Aber glauben Sie mir, er wird ein noch viel mächtigeres Werkzeug Ihrer Rache sein. Ich weiß nicht so recht. Sagen Sie, Blitzen. Ist es Ihnen mit all Ihrem wissenschaftlichen Können möglich, mir meine geliebte Blondie und meine Eva zurückzugeben? Erst kurz vor dem Ende habe ich Eva geehelicht. Sie hatte sich so gewünscht. Alles zu seiner Zeit, mein Führer. Alles zu seiner Zeit. Kommen Sie jetzt, Herr Hitler. Ich hebe Sie ganz sanft auf Ihren neuen Körper. Seien Sie doch vorsichtig! Ihre Hände zittern ja vor Aufregung! Mein Hüllenwasser schwappt über! Es ist ja auch ein erhebender Moment. So. Und hier. Das tut gut. Habe ich zu viel versprochen? Sehen Sie hier, durch diesen Schlauch werden Sie mit flüssiger, selbstverständlich vegetarischer Nahrung versorgt. Na, können Sie schon etwas schmecken? Kartoffelsuppe. Gar nicht schlecht. Diese Kraft. Ich spüre die Kraft meiner mächtigen Kruppstahlgliedmaßen. Halt! Was tun Sie da? Heinz von Blitzen? Adolf Hitlers Leibarzt? Sind Sie es wirklich? Captain Berlin! Sie sind schneller, als wir dachten. Sie erinnern sich sicher auch an mich nach all den Jahren. Als alberner Superheld Captain Berlin waren Sie es, der diverse gemeine Attentate auf mich ausübte. Immer ohne Erfolg. Doch Sie waren nicht der Einzige, der nach meinem Leben trachtete. Schließlich war ich selbst so weit, mir mein Leben zu nehmen. Wie Sie sehen, glücklicherweise ebenfalls ohne Erfolg. Ich habe nie an Ihren Tod geglaubt. Ein Selbstmord? Das passt nicht zu Ihnen, Hitler. Ich weiß nicht genau, was Ihr krankes Hirn vorhat, aber ich werde es nicht zulassen. Wie rührend. Ihr Widerstand ist nach all den Jahrzehnten noch immer nicht gebrochen. Wo ist das Mädchen, das Sie entführt haben? Sie meinen Ihre Tochter Maria? Ein hübsches Kind. Sie müssen stolz auf sie sein. Sie ist nicht mehr hier. Sie kommen zu spät. Der räudige Vampir hat sie mit sich genommen. Ein Vampir? Was reden Sie da für einen Unsinn? Das Böse aus dem Ostblock. Dracula höchstpersönlich hat deine Tochter in seiner Gewalt. Zu seiner Braut will er sie machen. Zu einem schwarzen Engel. Sie ist wohl noch eine Jungfrau, Ihre Maria, was? Graf Dracula aus Transsilvanien? Er ist also wieder unter uns. Er hat sich allerdings als recht eigensinnig erwiesen. Dennoch habe ich großes Interesse an seinem Blut, seiner Macht. Die telepathischen Kräfte, die er über die Menschen hat, können mir bei meinen Welteroberungsplänen von großem Nutzen sein. Sehen Sie, Captain Berlin, wir haben im Moment das gleiche Ziel, diesen Blutsauger zu finden, der ihr Allerkostbarstes geraubt hat, und ihn zur Strecke zu bringen. In seiner Gestalt bannen wir die rote Gefahr, die dieser Stadt und diesem Land droht. Wir sollten uns zusammentun und ihm schnell nacheilen. Es geht um Deutschland und das Leben Ihrer Tochter. Niemals werde ich mich mit Ihnen verbünden. Sie haben nichts, aber auch gar nichts aus der Vergangenheit gelernt und sind deshalb verdammt, sie zu wiederholen. Um Sie von Blitzen und Ihren lächerlichen Nazi-Roboter werde ich mich später kümmern. Ich muss jetzt zu meiner Tochter. Sie braucht meine Hilfe. Halt! Hitler-Robo! Marsch! Lauf nur, du linker Wurm! Wir kriegen dich noch! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Wird es dem verrückten Diktator Adolf Hitler gelingen, die Weltherrschaft zu erringen? Wird Captain Berlin seine Tochter noch rechtzeitig retten können? Oder wird Maria die Vampirbraut des Grafen Dracula werden? Wo bin ich? Du bist in Sicherheit, meine Liebe, in meinem geheimen Verlies, wo ich schon alle Vorbereitungen getroffen habe für unsere Bluthochzeit. Ich muss träumen. Warum bin ich gefesselt? An dieses Kreuz? Was haben Sie mit mir vor? Schau mir tief in die Augen, Liebes. Ganz tief in meine Vater Augen. Wird mich aus diesem Irrenhaus befreien. ganz tief in meine Augen. Ja, mein Gebieter. Zur gleichen Zeit, in einer alten Kirche. Silberkugeln für ihren Ultrarevolver. Das Kruzifix um ihren Hals. Weihwasser in einer Spritzpistole. Und etwas Knoblauch. Das kann er nicht riechen, der Vampir. Nosferatu, der Wiedergänger, der Untote. Das alles müsste genügen, um ihm Vlad Dracula den Garaus zu machen. Es war gut, dass Sie zu mir gekommen sind, Captain Berlin, um den Rat des Allmächtigen einzuholen. Ich vermag es noch immer nicht zu glauben. Graf Dracula ist wieder auferstanden und hier in Berlin. Nicht auszudenken, wenn dieser blutrünstige Vampir meine Tochter... Nein, daran dürfen Sie nicht mal denken. Sie müssen sich ganz auf Ihre Aufgabe konzentrieren. Und den, der mit Satan im Bunde ist, in seinem Versteck aufstöbern. Sie haben recht, Pater Braun. Aber wie soll ich ihn in der Kürze der Zeit nur finden? Es gibt da dieses alte, verfallene Schloss Brandenburg im Umland der verbotenen Zone. Der Vampir ist ein Geschöpf aus dem Ostblock, aus Transsilvanien. Er wird sich seine Behausung also immer in der Ostzone suchen. Wird einen Sarg und Muttererde mit sich gebracht haben. Können Sie mir nicht genaueres über seinen momentanen Aufenthaltsort sagen? Seit einigen Stunden empfange ich starke, böse Schwingungen aus Schloss Brandenburg. Das mag ein Anzeichen für unheilige Aktivitäten des Vampirs sein. Ich vermute gar eine Art Ritual, in das Ihre Tochter Maria involviert sein könnte. Wissen Sie, ob Ihre Tochter noch unbefleckt ist? Unbefleckt? Noch nie hat diese wohlgeformten Brüste jemand berührt. Noch nie hat jemand deine Scham befleckt. Ich allein bin derjenige, für den die Frucht deines Leibes vorbestimmt ist. Ja, mein geliebter Gebieter. Sie sind es, der mich von Kopf bis Fuß berühren, mich küssen, gar beißen, in mich eindringen darf. Und jetzt trink, damit wir endlich vermählt ein Brautpaar vor dem Herrn der Finsternis Luzifer sind und uns unter seinen Augen auf diesem marmornen Altar paaren können. Der Trunk aus dieser Schale wird dich wärmen. Es ist der Lebenssaft eines alten, fast hundertjährigen Ziegenbocks, der sein Leben, sein Blut gern für dich gab. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Spüre doch auch ich, wie sehr sie sich nach mir verzehren. Du unschuldiges Kind hast ja keine Ahnung, wie es ist, wenn man schon viele hundert Jahre auf dieser Welt verweilen muss, sich immer wieder neu in eine Sterbliche verliebt, nur um dann mit ansehen zu müssen, wie der geliebte Mensch nach wenigen Jahrzehnten schon dahinwelkt, zerfällt, zu Staub. Mein ärmster Gebieter, komm an meine Brust und lass dich trösten. Der Tod, liebste Maria, ist ein Skandal, der dir erspart werden wird. Verlust und Einsamkeit werden ein Ende haben. Mit dir wird alles anders sein. Du wirst durch meinen abermaligen Kuss nach und nach das ewige Leben erhalten, um für immer an meiner Seite regieren zu dürfen. Über die Unterwelt, die ihr Sterblichen unwissend als Hölle bezeichnet. Mein Schatz, hier, trink große Schlucke Ziegenblut aus dieser Schale, als Zeichen deiner Treue, deiner Hingabe zu mir, deinem zukünftigen Ehemann, Dracula, dem Fürsten der Finsternis. So will ich denn in vollen Zügen empfangen dieses kostbare Rot. Oh, doch plötzlich. Halte ein, Maria, mein Kind! Was? Nein, was habe ich getan? Wie kann er es wagen, der lächerlich kostümierte Kauz? Bin ich ja gerade noch rechtzeitig gekommen. Das kostbare Blut Satans war es, das sie zu empfangen auserkoren war. Warum stehe ich völlig nackt und Blut blutbeschmiert auf diesem Altar. Da, abscheulicher Vampir! Geweihtes Wasser spritze ich in deine Teufelsfratze! Hinfort mit dieser lächerlichen Wasserpistole! Dann werde ich dir dieses heilige Kreuz, das Symbol des allmächtigen Gottes, in dein Antlitz brennen! Zerquetschen kann ich dieses lächerliche Kreuz und deine Hand gleich mit aufmüpfiger Mein Ultra-Revolver, geladen mit silbernen Kugeln, wird dich stoppen, Vampir! Erhört, der holde Held! Mein Freund und Leibgenossen, den Werwolf, der in Filmen und Nächten durch unsere Wälder streift, den könnte er wohl mit den Silberkugeln ärgern, aber nicht mich, den mächtigsten aller Vampire! Sieh zu, wie deine Kugeln einfach mein Fleisch durchschlagen! Ohne jede Wirkung zischen die Kugeln durch seinen Körper. Gott im Himmel! Mit übermenschlicher Kraft hebt der Fürst der Finsternis den gefallenen Superhelden in die Höhe und... Nein! Aufhören! Deine heiligen Waffen haben versagt, Pater Braun. Gegen die Übermacht des Bösen sind wir machtlos. Das Mädchen, das... Du darfst es nicht! Ich darf nicht? Ich glaube, er ist sich seiner ausweglosen Lage nicht so recht bewusst. Captain Berlin, Retter der Welt, dass ich nicht lache. Ich werde sein jämmerliches Dasein nun ein für allemal beenden. Hier hast du dich also verkrochen, hinterhältiger Blutsauger. Wer wagt es nun schon wieder? Nehmen Sie gefälligst Haltung an, in Gegenwart des Führers. Dieser irre Nazi-Doktor mit seinem blechernen Spielzeug. Unbemerkt konnte ich einen Peilsender an Ihr Cape heften, bevor Sie uns so überhastet verließen, Sie roter Teufel. So war es ein leichtes, meinen Hitler-Roboter zu Ihrem Versteck zu führen. Blut. Ich will dein Blut, Vampir. Hat er den Bregen des Hitler doch tatsächlich in eine Maschine verpflanzt? Kompliment. Das hätte ich ihm wahrlich nicht zugetraut. Hitler-Robo, betäube ihn mit deinen Betäubungsgranaten! Mit Leichtigkeit weiche ich seinen Geschossen aus. Und überhaupt, er kann nicht töten, was gar nicht lebt. Weib, komm her! Nein, lassen Sie mich los! Loslassen, hat sie gesagt. Hinfort mit ihm! Ja! Lauf, Maria, lauf fort! Woher kennt der Maskierte meinen Namen? Jetzt, Robo! Greif zu! Ich habe ihn fest im Griff. Sieg heil. Er soll seine dreckigen Roboterpfoten von mir nehmen. Zu spät, lieber Herr Graf. Sind die wie Handschellen geformten Hände des Führerroboters erstmal eingerastet, kann sie niemand außer mir mehr öffnen. Nie mehr öffnen. Fest im Griff. Sieg heil. Wenn Sie jetzt einen leichten Stich in den Händen verspüren, so werden Sie von Robo angezappt. Wenn Sie uns nicht freiwillig mit dem Elixier des ewigen Lebens beglücken wollen, müssen wir uns Ihr kostbares Blut selbst aus Ihrem Körper saugen. Saugen! Saugen! Saug heil! Meine Kräfte! Ich spüre, wie meine Kräfte schwinden! Das könnte ihm so passen! Er hat wohl vergessen, dass ich ein Verwandlungskünstler bin! Er entwischt! Verwandelt sich in ein Flugtier! Entwischt mir! Und jetzt wieder zu dir, meine liebe Maria. Steig auf meinen Rücken und wir fliegen davon. In die Nacht, in die Freiheit, in unsere gemeinsame Zukunft. Moment noch, mein Graf! Maria, tu's nicht! Er ist der Teufel! Warum rennst du nicht fort? Zögere nicht länger, mein Schatz. Was verbirgst du da hinter deinem Rücken, Liebes? Eine Überraschung? Für deinen zukünftigen... Da! Nimm das, Ausgeburt der Hölle! Diesen Holzpflock treibe ich durch deinen Brustkorb. Maria, Geliebte, was tust du mir an? Maria, wir lieben uns doch. Warum hintergehst du deinen Geliebten, deinen Gebieter? Es tut mir leid, Herr Graf. Fast hätten Sie mich verführt. Ich weiß wohl, sie folgten nur ihrer Natur, sind eine ruhelose Seele auf der Suche nach Frieden. Geh weg da, Maria! Gleich zerfallen seine Organe zu Staub! Törichtes Weib! Ziehen Sie gefälligst den Pflock aus seinem Herzen heraus! Noch ist es nicht zu spät. Nicht zu spät! Spät! Blitzen, halten Sie verdammt nochmal Ihr... Das hat gesessen! Bitte gehorsamst abzutreten, mein Führer! Bekleide dich, mein Kind. Hier, nimm meinen Superheldenumhang. Er wird dich wärmen. Danke. Sagten Sie mein Kind zu mir? Lass uns etwas Feuer von den Fackeln holen und Draculas skelettierten Körper verbrennen. Erst jetzt ist er wohl wirklich tot. Kann nicht mehr reanimiert werden. Ob er seinen Frieden je finden wird? Sagen Sie, Herr Captain, Ihre Stimme kommt mir so vertraut vor. Sind wir uns schon mal begegnet? Vorsicht, hinter Ihnen! Dein Ende ist nah, elender Vaterlandsverräter! Adolf jagt Stoß durch meinen Körper! Kann mich nicht bewegen! Nein! Die tapfere Maria rennt auf den mächtigen Roboterkoloss zu und wirft sich mit übermenschlicher Kraft gegen ihn. Gehen Sie weg von meinem Führer! Was? Wer wagt es? Kann Balance nicht halten! Wer beschützen? Er liegt hilflos auf dem Rücken. Sie müssen versuchen, aufzustehen, mein Führer! Hilflos wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Vom Blitzen da liegt eindeutig ein Konstruktionsfehler vor. Halten Sie gefälligst Ihren frechen Mund! Was ist das für ein roter, blinkender Knopf da zwischen den Beinen des Roboters? Nein! Diesen Knopf unter keinen Umständen drücken! Warum nicht? Was hat dieser rote Knopf für eine Funktion? Unterstehen Sie sich! Captain Berlin drückt den Knopf. Jetzt bin ich gespannt. Sie Wahnsinniger! Ich habe Sie doch gewarnt! Sie sollten den Knopf nicht drücken! Sie haben die Selbstzerstörung eingeleitet! Sie haben soeben den Detonationsknopf gedrückt. Maria! Schnell! In Deckung! Dieses Gerät wird sich in 10 Sekunden selbst... Der Roboter kann jeden Moment in die Luft fliegen! Mein Führer! Schnell betätigen Sie den Schleudermechanismus, der die Kuppel mit Ihrem Hirn vom Körper löst! Der Vorgang ist nicht revidierbar. Schleudermechanismus! Achtung! Muss mich konzentrieren! Detonation erfolgt in 10 Sekunden. 10, 9, 8. Geschafft! 7, mein Führer! Sie sind frei! Von einem winzigen Propeller angetrieben, wird das Gehirn Adolf Hitlers durch die Luft. Achtung! Unglaublich! Sieg heil! Maria, alles in Ordnung? Ja. Mir ist nichts passiert. Mir pfeifen nur die Ohren. Vom Blitzen! Jawohl, mein Führer? Sie haben jämmerlich versagt. Mein Körper ist dahin. Sie wissen, was Sie zu tun haben. Jawohl, mein Führer. Die Zyrkali-Kapsel. Ich werde Sie schlucken. Behalten Sie Ihren Glauben an den Endsieg. Führen Sie uns. Und wir werden Ihnen folgen. Es ist gut. Ich danke Ihnen. Lang lebe der Führer. Er hat sich vergiftet. Feiger Hund. So entgeht er seiner gerechten Strafe. Wie schrecklich! Geben Sie auf, Hitler! Das Spiel ist aus. Ich werde niemals kapitulieren, niemals! Sie sind allein, haben keinen Körper mehr. Das ist der Untergang. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Deshalb werde ich Sie jetzt verlassen. Sie und Ihre entzückende kleine Tochter. Doch ich werde zurückkehren und triumphierend über allem stehen, rein und makellos. Und an meiner Seite werden Eva und Blondie sein. Ich kann ihm nicht hinterher. Meine Düsenstiefel sind bei der Explosion beschädigt worden. Adolf Hitlers Geist hat also wieder mal überlebt. Die Gefahr des Faschismus ist nach wie vor unter uns. Wir müssen wachsam bleiben. Was hat er damit gemeint? Ihre Tochter. Sagen Sie mir, Captain Berlin, wer verbirgt sich hinter Ihrer Maske? Maria, die Gefahr ist gebannt. Ich muss Sie jetzt verlassen. Gehen Sie nach Hause, zu Ihrem Vater. Er wird sich große Sorgen um Sie machen. Leben Sie wohl. Halt! So warten Sie doch! Captain Be- Vater? Bist du das? Wird die schöne Maria jemals Gewissheit über die Geheimidentität ihres Vaters haben? Wird Adolf Hitlers Gehirn jemals kapitulieren? Werden Eva Braun und Blondie, die Schäferhündin, ebenfalls wiederbelebt werden? Wird die Berliner Mauer jemals fallen? Ich bin erwacht. Fühle mich so anders, wie neugeboren. Von Blitzen, sind Sie das? Heil, mein Führer! Die Giftkapsel, die ich auf Ihren Befehl hingeschluckt habe, war nur mit einem Betäubungsmittel versehen, das all meine Körperfunktion herabgesetzt hat. Alle, selbst dieser Superheld, haben mich für tot gehalten. Es ist gut, von Blitzen. Sie haben richtig gehandelt. Das ist jetzt viele Jahre her. Der Berliner Kessel ist gesprengt. Die Mauer längst gefallen. Wir sind zu Hause auf dem Obersalzberg. Sie werden es nicht glauben, mein Führer. Aber das hier war zwischenzeitlich eine Touristenattraktion. Was haben Sie mit mir gemacht? Ich fühle mich so anders. Großartig. Das gibt ihn aber einmal. Er sagt nicht wieder. Das ist vielleicht der Träumerei. Endlich ist es mir gelungen, Plan D umzusetzen. Und ihren Geist und ihre Genialität in einem Körper aus Fleisch und Blut zu betten. Genmanipulation ist das Wort der Stunde. Und sehen Sie, wer hier ist. Und sich schon so auf sein Herrchen freut. Blondie, meine Gute, komm her. Was hat sie denn? Erkennt sie mich nicht mehr? Unmöglich, mein Führer. Sie scheint etwas zu wittern. Gefahr! Da sind wir ja gerade noch rechtzeitig gelandet mit unserem Teleportationsbeamer. Ja, Vater, das Böse schläft eben nie. Wer sind Sie, dass Sie es wagen? Der spektakuläre Captain Berlin 3000 und... Die mächtige Super Maria, Tochter des legendären Captain Berlin. Sie, Ihr Leibarzt und der Hund sind festgenommen. Wir werden niemals kapitulieren. Dann kommen Sie jetzt wohl mit Ihrem Plan E? Richtig. Darf ich vorstellen... Meine neueste Schöpfung, Heidi Krönen, die biomechanische deutsche Überfrau, Gebärmaschine einer neuen Herrenrasse. Sieg heil, meine Herren. Gibt es Probleme? Captain Berlin versus Dracula von Jörg Buttgereit. Es sprachen Captain Berlin, Viktor Neumann. Graf Dracula, Bela B. Felsenheimer. Dr. Heinz von Blitzen, Peter Gröger. Adolf Hitler, Udo Schenk. Maria, Nina Weniger. Pater Braun, Friedhelm Tock. Frauenstimme, Inge Schilling. Teutonenmonster, Jörg Buttgereit. Erzähler, Paul Wolf. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Martin Heindl. Regie Jörg Buttgereit. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2006. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.